Der Präsident der Republik Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, richtete jüngst ein Telegramm an den verehrten Genossen Kim Jong-un. Darin würdigte er im Namen der Regierung und der Bevölkerung der Republik Uganda, gemeinsam mit den Koreanern, die Verdienste des ewigen Führers der DFK Kim Jong-il um das koreanische Volk und die Völker der Welt und sein großes Leben. Genosse Kim Jong-il habe sich hervorragende Verdienste um die politisch-wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung der DFK und das Glück des koreanischen Volkes erworben, betonte er und erwies Genossen Kim Jong-un höchste Achtung.